Wolfgang Dabernik, über die Grenzen hinaus bekannt als Radl Wolf, Silbermedaillengewinner in Griechenland bei der Paralympic-Olympiade. Stürke Proben, das ist ein Name, damit werden die Osttiroler und Oberkärntner nicht viel anfangen können. Stürke Proben ist norwegisch und heißt übersetzt die große Kraftprobe, Stürken, Stärke und Proben, Probe, also die große Kraftprobe. Und diese große Kraftprobe haben wir eben einmal als Ziel gewählt. Das war ja wirklich mehr schon wie ein Extremmarathon. 550 Kilometer, 4000 Höhenmeter, Start in Trondheim, Ziel in Oslo. Wie kommt man auf solche Ideen und wie bereitet man sich denn da überhaupt vor? Also die Idee, die hat mir mein Behindertensportkollege Michi Kurz vor einem Jahr ungefähr in den Kopf gesetzt. Da haben wir einmal diesen Trauzug mit knappe 300 Kilometer umrundet, also da sind die Lienzer Dolomiten mit den Geltaler Alpen. Und dann sind wir einmal den Traurodweg in einem Tag von Doblach bis Trabograd unter Trauburg gefahren. Und das waren 300 Kilometer und dann hat er mal irgendwo, haben wir mal ein Bier getrunken und hat er gesagt, ich hätte da noch was für die. Und dann hat er mir eben dieses Stürke-Proben-Marathon erklärt und dann war bei mir eine Schulter im Kopf umgelegt und das war dann zu machen. Praktisch ein halbes Jahr hier richtig drauf trainiert, Spezialtraining gemacht. So im Herbst habe ich dann eigentlich angefangen mit der Vorbereitung. Habe dann eh gleich einmal einen Tiefschlag gehabt, weil im Oktober bin ich im Freial bei einer Trainingsfahrt mit dem Vorderradl in so einen Kabelschlitz gekommen, wo sie so ein Kabel vergraben haben und für mich hat das schon wieder stabil ausgeschaut. Das war aber total weich, also so eingeschlemmt, nass und da ist mir das Vorderradl auf einen Schlag um die Hälfte eingesunken. Da habe ich dann einen Köpfler vorwärts gemacht, Schulterblattbruch, Rippenbruch. Und da habe ich mir schon gedacht, also ich glaube, dass wenn das jetzt gut geht, ob wir da das Türkeproben noch zusammenbringen, nach der Verletzung, also das war schon ein Rückschlag. Aber dann richtig wieder auf der Rappelt und knallhart weiter trainiert. Der Winter war ja heuer bei uns recht gut, es war ja wenig Schnee, man hat auch in Österreich gut trainieren können, war gar nicht so viel im Friaul, was ich sonst eigentlich im Winter viel bin. Im Friaul haben wir eigentlich so unsere längeren Trainingseinheiten gemacht, den Rest in Österreich dort zu Hause und das ist recht gut gegangen und die Vorbereitung war eigentlich recht gut. Bis eineinhalb Monate davor bin ich mit den Radlschuhen auf so einen Laminatboden ausgerutscht und so unglücklich auf die Wirbelsäulen gefallen, dass ich am nächsten Tag nicht mehr gehen habe können. Meine Frau hat mich zusammengepackt. Da sind wir ins UKH gefahren, dort in der Ambulanz. Da habe ich 4 Stunden gewartet. Also da habe ich ja schon beten angefangen. Hoffentlich geht das jetzt gut, weil da halt habe ich nicht mehr das Gefühl gehabt, dass das jetzt noch nur mit einer Prellung abgeht, weil eben die Schmerzen so groß waren. Aber Gott sei Dank war es nur eine Prellung. Und ja, ein paar Tage später bin ich schon wieder am Radl gesessen.